entspannt. Bist du schon K.O. oder fängst du jetzt erst an? Denk nach, was du tust, ich erwarte Respekt. Oder rechne mit nem super krassen Bodycheck. Wo dein Platz ist, wärst du besser hier und jetzt. Unser Spielfeld ist das Leben, die Arena, das Netz. Ziemlich fertig aus, penn nicht, wenn du kämpfst. Hey Kumpel, wach auf, es genügt nicht nur Kraft, um gegen mich zu gewinnen. Mega-Monkeys sind nicht alles, du brauchst Mega-Hirn. Gib Konter, hey Mann, wehr dich und dann kämpf dich frei. Tja, sorry, knapp daneben ist halt auch vorbei. Ich wechsle meine Taktik und schon baust du ab. Ziemlich schräg, dass du jetzt schon zusammenklappst. Die war total schlapp. Dein Map-Navi geht zu Boden und schon bist du platt.